In bestimmten Kreisen ist es inzwischen üblich geworden, bereits den empirisch begründeten Hinweis auf das Bestehen von Unterschieden zwischen ethnischen Gruppen mit dem Rassismusvorwurf zu belegen. Das ist eine sehr wirkungsvolle Art, Andersdenkende mundtot zu machen und das Ansprechen unerwünschter Sachverhalte mit dem Bann des politisch Unkorrekten zu belegen. In Deutschland funktioniert das aufgrund der Last der Geschichte besonders gut. Netzler-Kelleck hat festgestellt, Zitat, es gibt heute viele unter den Orientalisten und den Ausländerbeauftragten, bei den Grünen und den Vertretern der Kirchen, die aus lauter Angst davor, als ausländerfeindlich oder intolerant zu gelten, auch noch die wunderlichsten Argumente finden, ihre Ausländer zu verstehen und um jeden Preis zu verteidigen. Sie propagieren ein Toleranzverständnis, das einer Selbstaufgabe gleichkommt. Die Freiheitsrechte haben bei ihnen im Zweifel gegenüber dem Verständnis für eine andere Kultur hintanzustehen. Zitat Ende. Unterschiede in der kulturellen Prägung sind nichts Ehrenrühriges. Man muss sie nur sehen und darf sie nicht verniedlichen. Dazu neigen gerade die Deutschen und gerade die Intellektuellen unter ihnen haben bis heute kaum erkannt, wie sehr sie sich selbst etwa von den Italienern unterscheiden und wie nachhaltig selbst diese im Vergleich zu den Muslimen minimalen Unterschiede fortwirken. Dirk Schümer schreibt, gerade die größten Italien-Schwärmer wie Goethe, Burckhardt und Hesse seien wohlweislich Teilzeit-Italiener gewesen. Er selbst sei noch nach 10 Jahren in Venedig, trotz perfekter Sprachkenntnisse, nicht wirklich gut integriert gewesen. In Deutschland geben 47% der Menschen mit italienischem Migrationshintergrund an, sich gut integriert zu fühlen, aber nur 22% der Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Dagegen fühlen sich 42% der Letzteren schwach integriert, aber nur 22% der Ersteren. An der Benachteiligung in der Gesellschaft kann es nicht liegen. Nur 6% der Türken geben an, häufiger benachteiligt zu werden. Bei den Italienern sind es 3%. Die kulturelle Integration wird in zunehmendem Maße behindert durch die technisch-mediale Entwicklung, Satellitenfernsehen. Durch die Fernsehprogramme aus den Herkunftsländern wurde, Zitat, Heimat viel stärker im Alltagsleben von Zuwanderern gegenwärtig, so dass der quantitative Aspekt umschlug in einen qualitativen. Dies ließ ein Spannungsverhältnis entstehen, dessen Pole der Verbleib im Aufnahmeland und das Verhaftetsein mit dem Herkunftsland sind. Zitat Ende. Zu den kulturellen Unterschieden und den mit ihnen verbundenen Abgrenzungsritualen gehört auch die Neigung zur Gewalt, die bei Jugendlichen mit muslimischem Migrationshintergrund vermehrt registriert wird. Jugendliche Deutsche, die nicht zuschlagen und sich wehren, gelten als Schwächlinge. In Bonn erregten die systematischen Überfälle jugendlicher Migranten auf Gymnasiasten im ansonsten friedlichen Stadtteil Bad Godesberg Aufsehen. Ein Fußballverein klagte dort, dass sein Integrationsmodell von einem syrischen Club torpediert werde, der die jungen Araber abwerbe und ihnen alles durchgehen ließe. Als ein junger Marokkaner, der aussieht wie ein Deutscher, in die Fänge der Gewalttäter geriet und mit ihnen Arabisch sprach, haben sie ihn gar nicht verstanden. Offenbar sind Teile dieser Jugend mittlerweile im sprachlichen Niemandsland angekommen. Ihre Integrationschancen erhöht das nicht. Bonn ist ja keine Ausnahme. In Duisburg Maxloh, in Essen Katernberg, in München Hasenbergel, im nördlichen Berlin Neukölln und an den vielen 100 Orten in Deutschland, wo sich muslimische Migranten ballen, geht es ganz genauso zu. Viele besonnene Türken und Araber sehen das kulturelle Integrationsproblem ihrer Landsleute. Doch die deutschen und muslimischen Anwälte der muslimischen Einwanderung scheinen es zu verdrängen. So warnt das European Monitoring Center on Racism and Xenophobia, EUMC, vor Islamophobie und kritisiert, Muslims feel that acceptance by society is increasingly perceived as assimilation and the assumption that they should lose their Muslim identity. Das ist falsch. Es reicht aus, dass Muslime unsere Gesetze beachten, ihre Frauen nicht unterdrücken, Zwangsheiraten abschaffen, ihre Jugendlichen an Gewalttätigkeiten hindern und für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen. Darum geht es. Wer diese Forderungen als Zwang zur Assimilation kritisiert, hat in der Tat ein Integrationsproblem. Vielleicht sollte er einmal einen Gedanken daran verschwenden, weshalb es in ganz Europa Vorbehalte gegen Muslime gibt, mit guten Gründen. Keine andere Religion in Europa tritt so fordernd auf. Keine andere Immigration ist so stark wie die muslimische mit Inanspruchnahme des Sozialstaats und Kriminalität verbunden. Keine Gruppe betont in der Öffentlichkeit so sehr ihre Andersartigkeit, insbesondere durch die Kleidung der Frauen. Bei keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt, Diktatur und Terrorismus so fließend. Der relative Misserfolg der ökonomischen und kulturellen Integration der muslimischen Migranten, der in ganz Europa zu beobachten ist, wird gern mit Unterschichtung erklärt, weil eben vorwiegend die rückständige Landbevölkerung emigriere, nicht die kultivierten Städter. Dagegen wird die Hypothese, die muslimische Kultur als solche könne die Integration behindern, von den Vertretern der Unterschichtungsthese als kulturalistisch abgetan. Es war aber zu allen Zeiten für gewöhnlich so, dass sich nicht die Gebildeten und Bessergestellten auf den Weg in die Fremde machten, sondern eher die unteren Schichten, zudem eher die Landbewohner als die Städter. Immer aber waren die emigrierten, eine Auslese von besonders Aktiven. Die Probleme der muslimischen Integration auf den Kulturunterschied zwischen Stadt und Land zurückzuführen, ist eine Verharmlosungsstrategie. Es gibt hier auch keine unterschiedlichen Integrationsmuster, sondern einheitliche Muster der islamischen Immigration in ganz Europa. Richtig ist jedenfalls, dass den muslimischen Einwanderern in Europa eine besondere Mischung aus islamischer Religiosität und traditionellen Lebensformen anhaftet. Diese Mischung erschwert die ökonomische und kulturelle Integration und sorgt über die damit verbundene mangelhafte Emanzipation der Frauen für den besonderen Kinderreichtum der muslimischen Migranten, der durch die Segnungen des europäischen Sozialstaates noch gefördert wird. Eine Parallele zur deutschen Unterschicht ergibt sich nur in den Punkten mangelhafte Bildung und unzureichende Arbeitsmarktorientierung. Diese sind bei der deutschen Unterschicht aber das Ergebnis einer negativen Auslese. Niemand würde behaupten wollen, dass die muslimischen Migranten eine negative Auslese aus ihren Herkunftsländern darstellen. Und darum können deren besondere Probleme auch nicht mit Unterschichtung erklärt werden. Die vielgelobte Rolle der türkischen Selbstständigen im Obst- und Gemüsehandel ist zwar erfreulich für die Kunden, die ihren Tante-Emma-Laden vermissen. Aber letztlich ist die starke Ballung der türkischen Minderheit in einem übersättigten Marktsegment auch Ausdruck und Ergebnis des mangelhaften oder fehlenden Bildungsaufstiegs. Dieser ist zurückzuführen auf patriarchalische und autoritäre Strukturen in den türkischen Familien, welche weniger auf den individuellen Erfolg als auf das Wohl des Familienverbandes ausgerichtet sind. Das ist eine Sackgasse, denn kulturelle Integration kann nur gelingen, wenn die muslimischen Migranten unsere Pluralität anerkennen und auch innerlich akzeptieren. Nezla Kelek hat dazu erklärt, der Gesellschaftsvertrag ist für mich das Minimum, an dem sich die Integration und damit unser aller Zukunft entscheidet.